1. Es wird allgemein berichtet, dass unter Jug unzucht vorkommt, und zwar in einer Form, die sogar unter den Heiden als skandalos gilt, da ein Mann mit der Frau seines Vaters zusammenlebt. 2. Trotz dieses Vorfalls seid stolz geblieben, anstatt tief betrübt zu sein und dafür zu sorgen, dass die Person, die ein solche Tat begangen hat, ausser mit entfernt wird. 3. Obwohl ich körperlich nicht anwesend bin, habe ich im Geist bereits ein Urteil über denjenigen gefällt, der sich so begangen hat, als wäre ich direkt vor Ort anwesend. 4. Wenn im Namen unseres Herrn Jesus zusammenkommt und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus bei Jug ist, sollt die folgende Entscheidung umsetzen. 5. Übergebt diesen Menschen dem Satan zur Vernichtung seiner sündigen Natur, damit sein Geist Tag des Herrn Jesus gerettet werden kann. 6. Ihr Stolz ist in dieser Situation völlig unangebracht, denn solltet wissen, dass bereits ein wenig sauertig die gesamte Tagmaß durchdringt und verandert. 7. Entfernt daher den alten Sauertig der Sunday, damit ein neuer, reiner Tag wordet, da als Glaubige y ungesortes Brotzeit, schließlich wird Christus als unserpasser Lamm bereits geopfert. 8. Deshalb wollen wir das Fest nicht mit dem alten Sauertig der Bosheit und Schlechtigkeit feiern, sondern mit der Aufrichtigkeit und Wahrheit, die dem ungesorten Brot entsprechen. 9. Ich habe Jug bereits in einem früheren Brief dazu aufgefordert, keinen engen Umgang mit Menschen zu pflegen, die ein unzuchtiges Leben führen. 10. Damit meinte ich jedoch nicht allgemein allmenschen dieser Welt, die unzuchtig, habsuchtig oder robrisch sind oder gotzen dienen, denn in diesem Fall musstet die Welt komplett verlassen. 11. Viel mehr schrieb ich Jug, dass keinen Kontakt zu jemandem haben sollt, der sich als Bruder bezeichnet, aber dennoch unzuchtig, habsuchtig, ein Gottesdiener, Lasterer, Trunkenbold oder Rober ist, mit einer solchen Person solltet nicht einmal gemeinsam essen. 12. Es ist schließlich nicht mein Aufgabe, über die Menschen außerhalb der Gemeinde zu erteilen, während es doch your Verantwortung ist, über die Angelegenheiten innerhalb der Gemeinschaft zu entscheiden. 13. Gott wird über diejenigen richten, die außerhalb der Gemeinde stehen, hingegen muss denjenigen, der Böses tut, konsequent ausser eigenen mit ausschließen.